eine Spur ist Originalaufnahme, wird als Echo auf die zweite Spur gegeben und dazwischen wird praktisch ein Gleichgewicht hergestellt. Das also das heißt, dass das Saxophon wird nicht auf beiden Spuren genommen, sondern das ist nur auf einer Spur und das Echo auf der anderen Spur. Ja, und dazwischen? Nein. Dann ist es, wenn ich rechts das Original habe, dann ist der Hall links und wenn das rüber wandert, dann wandert der Hall auf die andere Seite. Das möchte er sicher haben. Das ist genau das ist dieser Kreuzhall. Wir müssen über. Wo ist der Panoramik? Wo ist das? Hier, ich sehe. Echo. So. Und die Mitteposition. Lecco Ausgänge. Ausgang. Zwei Ausgänge, die Halbplatte. Sortie, ja. A, D, C, X, S, Y. So. Jetzt eine Possibilität, ja. Mhm. Und verstehen. Okay. Mit dieser Spur. Maschine ist unmöglich. Mhm. Unmöglich. Ja. Mhm. Okay. Ja. Er fragt etwas unmöglich. Nee, ich meine, wir könnten es möglich machen. Mit zwei Halbplatten. Mit zwei, ich muss mir nur noch eine Halbplatte schalten lassen, das ist kein Problem. Il peut demander une autre chambre d'écho. Deuxième. Non, c'est pas. Il veut pas. Non. C'est possible. On va chercher comme ça. Zwei Zimmer zu viel. Ja. Attention. Bitte wann? Hier fängst du an, die Melodie, kleine Melodien zu entwickeln. Vielleicht nimmst du einen anderen Bleistift. So, auf den ganzen Text mit einem R, das ist dein Infinitiv. Ich habe R gesagt. Mit R, weil das Infinitiv ist. Mit dem Text, das weißt du ja auswendig. Und da, nach Sumpadal Bass, nichts mehr. Da höre ich auf. Nein, der Text hört auf. Du entwickelst weiter und da fängst du wirklich an zu entwickeln. Sumpadal Bass. So, also hier fängst du an zu entwickeln. Da hast du 50 Sekunden. Du musst hier drauf drücken. Nein, das ist ein belgischer Stift. Ach, deshalb. Da kommt nichts aus der Mine. Notier dir das Crescendo hier. C'est sur ce son que vom Band. Tu fais le premier crescendo. Auf diesem Ton spielst du das erste Crescendo. Comme ça. D'accord? Non, c'est vers so, nicht? Nein, nach unten. Der Text kommt später. Und du steigst mit dem Saxophon auf diesen Ton. Aber nach unten im Namen Zeus. So. Siehst du? Wenn du es nicht nach unten machst, geht es nicht. Also, auf den Ton steigen, dann der Crescendo. Jetzt. Und dann kommt der Text. D'accord? Ist recht? Ja. Voilà. So. Là, que je fais là, même jeu qu'au début, was mache ich hier? Maintenant, avec tout le débat, gleiche Spiel, voilà. Aber mit der ganzen Entwicklung jetzt. Alors, sur toute la série, toute la tessiture médium aiguë, auf der ganzen Höhe der Mittellage, der hohen Lage, les plateaux, mit dem Mundstück, den Klappen. C'est-à-dire que tu perds il faut faire complètement oublier l'instrument. Das heißt, dass man das Instrument ganz vergisst, was du ja sehr gut kennst. Un peu de démagogie. Ein bisschen démagogisch. Alors là, tu continues. Attends, der Kerl will mir was. Warte, ich hole einen Aschenbecher. So, hör zu. Voilà. Elle continue, so. Là, c'est beaucoup plus da long. Geht es weiter. Es dauert noch viel länger. Les premiers bruits du rabot des menuisiers. Et c'est à ce moment-là que toi, gleichzeitig die ersten Hobelgeräusche vom Schreiner. Ich weiß, da fängst du mit repetitiven Schleifen auf diesem Rhythmus an. Da kommen dann die Maschinen dazu. Das ist der Hobel vom Schreiner. Et après ça, ça. Ach so, ist das ja. Ja, ja. Sur la légende del village, es pla documentat, et elle s'arrête. Après documentat, und nach documentat, notiert ihr das, da hört es auf, da kommen die Maschinen herein. Nicht? L'espace sonore dans lequel tu dois jouer. Die ganze Klangskala, auf der du spielen sollst, die aus dem Harmoniekomplex des Bandes entsteht. Das Ganze. Ach, das ist der Hobel. Ich glaube, du hast die Druckerei gewählt, weil du dich für den Interesse, für den Rhythmus interessierst. Was ist das? Ça sont des signaux des machines qui foutent le camp, qui se mettent en branle. Alarme. Je sais pas exactement, ça doit ça doit vouloir dire quand elles sont prêtes à quelque chose. Mmh. Et moi, je voulais aussi, pour les mêmes raisons que le porc, passer d'une petite imprimerie qui se trouve dans la pièce de Henri Tourès, où il y a des bruits de petite imprimerie, à une grosse imprimerie. Da wolltest du den gleichen Übergang machen vom kleinen Fischerhafen zum großen industriellen Flusshafen wie hier? Non. Je veux pas passer du port à la Drückerei. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Ah, das bon, meine d'accord. ich auch nicht. Qu'est-ce que tu as dit alors? En allemand, qu'est-ce que tu as dit? C'est la même liaison. Ah, c'est la même, oui. Wie von der kleinen Druckerei auf dem Land zu einer großen Druckerei. Ist das wirklich eine Druckerei? Et ça, c'est pas la Druckerei. Was steht denn auf dem Band? Sur le papier, il y a Gang von innen nach außen, ce qui peut être n'importe où. Et il y a Messegelände. Alors, c'est peut-être Messegelände. La préparation de la foire. De la foire. Mmh. Mais là, avant, il y avait la Druckerei. Finalement, il n'y a pas beaucoup de Druckerei. Alors. Das war ganz kurz nur. Ah oui, là, on entre dans quelque chose. Ist das... Ça, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Aber... Ist das nicht mehr die Druckerei? Et si. Aber man, on n'entend pas le... Et quand les... On n'entend pas... Oui, on n'entend pas les machines, c'est-à-dire que j'ai passé une bande. On n'entend pas non plus l'arrêt de l'un à l'autre. Oui. Ist das die Messehalle? Je sais pas. Das ist Druckerei, ja. Das ist eine richtige Höllenmaschine. Eine Maschine d'enfer. C'est beau ça. Oui. Welche Maschinen das sind? Ce sont des machines qui mettent en paquet les journaux. Mm-hmm. On voit des pages passer à toute vitesse comme ça et puis il y a un illustré. Ah, war das eine Wochenzeitschrift? Comme, wie sagst du? qui tombe comme ça en paquet, plaf. Ah, eine Abbündelmaschine. Qu'est-ce que c'est, Abbündel? Zum Abbündeln. Des oui, pour faire des... Il y a la forge. La forge qui va rentrer. Tu vas l'entendre. C'est l'amorce du grand crescendo. Mmh. Alors, vu que c'est dans la zone aiguë, là, il faut jouer beaucoup, vachement jouer sur les distanciations de l'espace, sur aigu, grave, jouer complètement sur la dislocation. Tu veux la forge, je dirais. Alors là, c'est vraiment le contexte qui est plus grand. Das ist der Grund, weil wir haben in Druckerei gemacht. Aber das ist ein Übergang zum Übergang. Druckerei. Ah ja. Ja, und das ist dieselbe Atmosphärearbeit, ja, ja. Mechanisch. Ich dachte erst nämlich schon, es sei in unsere Druckerei auch. Ja, ja, ja, ja. Und das ist eine Reise ja. von dieses Band ja. bis zum Druckerei. Ja. Und das ist der Grund. Eine atmosphärische Reise. Mm. Von Frankreich nach Deutschland und von Mechanik zu ja. anderer Mechanik. Ja, ja. Donc, à ce moment, c'est toi qui prends le relais rythmiquement. Ouais, ouais, d'accord. Tu te souviens de ça? Ouais, ouais. C'est-à-dire que... Tu entends la sonnerie? Also wir haben schöne elektronische Musik. Ja. Ne? Fährt ungeheuer ab. Ne? Seit wann gibt es das? Ich weiß es nicht. Wir waren nur den Abend drin, haben zusammen gespielt. Luzi auch? Nee, ich war allein. Mit der Gisela Carves waren wir drin. Ne? Und haben reichlich den wie heißt der, den mexikanischen Schnaps Tequila da. Ja, ein Lokal. Nein, nicht lokal zum Ende, sondern tanzen. Tanzen. Ja.